Tja, tut mir leid, aber die meisten der Geldscheine sind leider nicht echt. Was? Wir haben die Anweisung, jeden Schein, den wir annehmen, auf Echtheit zu überprüfen. Und fast alle deine Scheine sind gefälscht. Aber das gibt's doch nicht! Das Geld ist von meiner Mutter und von meinen Freunden. Woher sollen die denn Falschgeld haben? Wir beobachten hier in der Region schon seit längerem ein erhöhtes Auftreten von Falschgeld. Deswegen auch die strengen Kontrollen. Die Polizei vermutet, dass sich in unserer Gegend eine Bande von Fälschern aufhält. Sie meinen, hier bei uns? Ganz genau. Sie stellen hier irgendwo das Falschgeld her. Mit den gefälschten Scheinen kaufen sie für kleine Beträge ein und bekommen dann echte Scheine als Rückgeld. So tauschen sie nach und nach ihr Falschgeld in echtes Geld um. Und was ist jetzt mit meinem Geld? Das ist leider nichts wert. Wir müssen es einbehalten und an die Landeszentralbank schicken. Eine bodenlose Wut stieg in Jagger auf. So eine Gemeinheit. Sein Traum vom neuen Fahrrad war wie eine Seifenblase geplatzt. Deprimiert verließ er die Bank. Und was würden erst Manuka, Ivy und Logo dazu sagen? Ein paar Stunden später traf sich das magische Dreieck im Clubraum.